Abschnitt 1 von Das Fräulein von Sküderi. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Fräulein von Sküderi von E.T.A. Hoffmann. Eine Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des 14. Abschnitt 1. In der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Sküderi, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs des 14. und der Maintenon bewohnte. Spät am Nachmittag, es mochte im Herbste des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptist, der in des Fräuleins kleinem Haushalt Koch, Bedienten und Türsteher zugleich vorstellte, war mit Erlaubnis seiner Herrschaft über Land gegangen zur Hochzeit seiner Schwester, und so kam es, dass die Martinière, des Fräuleins Kammerfrau, allein im Hause noch wachte. Sie hörte die wiederholten Schläge. Es fiel ihr ein, dass Baptist fortgegangen und sie mit dem Fräulein ohne weiteren Schutz im Hause geblieben sei. Aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiss, dass irgendein Haufen Meuter, von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und, eingelassen, ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle, und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immer fort, und es war ihr, als rufe eine Stimme dazwischen: »So mach doch nur auf, um Christus willen, so mach doch nur auf!« Endlich, in steigender Angst, ergriff die Martinière schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus in den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden: »Um Christus willen, so mach doch nur auf!« »In der Tat«, dachte die Martinière, »so spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht gar ein Verfolgter Zuflucht sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein.« Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, wer denn da unten in später Nacht so an der Haustür tobe und alles aus dem Schlafe wecke, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel Männliches zu geben sich bemühte, als nur möglich. In dem Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die finstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so, dass es der unten vernehmen konnte: »Baptist! Claude, Pierre, steht auf und seht einmal, welcher Taugenichts uns das Haus einschlagen will.« Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf: »Ach, Lamartière, ich weiß ja, dass ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, dass Baptist über Land gegangen ist und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts. Ich muß durchaus mit eurem Fräulein sprechen, noch in dieser Minute.« »Wo denkt ihr hin?« erwiderte die Martinière. »Mein Fräulein wollt ihr sprechen mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten, süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?« »Ich weiß«, sprach der Untenstehende, »ich weiß, dass euer Fräulein soeben das Manuskript ihres Romans, Clelia geheißen, an dem sie rastlos arbeitet, beiseite gelegt hat und jetzt noch einige Verse aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Maintenon vorzulesen gedenkt. Ich beschwöre euch, Frau Martinière, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, dass es darauf ankommt, einen Unglücklichen vom Verderben zu retten. Wisst, dass Ehre, Freiheit, ja, das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muß. Bedenkt, dass euer Gebieterin Zorn ewig auf euch lasten würde, wenn sie erführe, dass ihr es waret, die den Unglücklichen, welcher kam, ihre Hilfe zu erflehen, hartherzig von der Tür wieset. Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder.« So sprach die Martiniere herab. Da erwiderte der unten: »Kehrt sich denn das Schicksal, wenn es verderbend wie der tötende Blitz einschlägt, an Zeit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblick Rettung noch möglich ist, die Hilfe aufgeschoben werden? Öffnet mir die Türe, fürchtet doch nur nichts von meinem Elend, der schutzlos, verlassen von aller Welt, verfolgt, bedrängt von einem ungeheuern Geschick, euer Fräulein um Rettung anflehen will aus drohender Gefahr.« Die Martiniere vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Dabei war der Ton von seiner Stimme der eines Jünglings, sanft und eindringend tief in die Brust. Sie fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. Sowie sie die Türe kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt hinein und rief, der Martiniere vorbeischreitend in den Flur, mit wilder Stimme: »Führt mich zu eurem Fräulein!« Erschrocken hob die Martiniere den Leuchter in die Höhe, und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Jünglingsantlitz. Vor Schrecken hätte die Martiniere zu Boden sinken mögen, als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Es blitzte der Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief noch wilder als zuvor: »Führt mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« Nun sah die Martiniere ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr. Alle Liebe zu der treuen Herrschaft, in der sie zugleich die fromme, treue Mutter verehrte, flammte stärker auf im Innern und erzeugte einen Mut, dessen sie wohl selbst sich nicht fähig geglaubt hätte. Sie warf die Tür ihres Gemaches, die sie offen gelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest: »In der Tat, euer tolles Betragen hier im Haus passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen, die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleid sehr zur unrechten Zeit erweckt haben. Mein Fräulein sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Habt ihr nichts Böses im Sinn, dürft ihr den Tag nicht scheuen, so kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause.« Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martiniere starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. Die Martiniere befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn, doch blieb sie standhaft und sah dem Menschen keck ins Auge, indem sie sich fester an die Tür des Gemaches drückte, durch welches der Mensch gehen mußte, um zu dem Fräulein zu gelangen. »Lasst mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« rief der Mensch nochmals. »Tut, was ihr wollt«, erwiderte die Martiniere, »ich weiche nicht von diesem Platz. Vollendet nur die böse Tat, die ihr begonnen. Auch ihr werdet den schmachvollen Tod finden auf dem Gräfplatz, wie eure verruchten Spießgesellen.« »Ha!« schrie der Mensch auf. »Ihr habt recht, La Martiniere. Ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Räuber und Mörder. Aber meine Spießgesellen sind nicht gerichtet, sind nicht gerichtet!« Und damit zog er, giftige Blicke schießend auf die zum Tode geängstigte Frau, das Stilett heraus. »Jesus!« rief sie, den Todesstoß erwartend. Aber in dem Augenblick ließ sich auf der Straße das Geklirre von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. »Die Maréchaussee! Die Maréchaussee! Hilfe! Hilfe!« schrie die Martiniere. »Entsetzliches Weib! Du willst mein Verderben! Nun ist alles aus! Alles aus! Nimm, nimm, gib das dem Fräulein heute noch, morgen, wenn du willst.« Dies leise murmelnd hatte der Mensch der Martiniere den Leuchter weggerissen, die Kerze verlöscht und ihr ein Kästchen in die Hand gedrückt. »Um deiner Seligkeit willen, gib das Kästchen dem Fräulein«, rief der Mensch und sprang zum Hause hinaus. Die Martiniere war zu Boden gesunken. Mit Mühe stand sie auf und tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie ganz erschöpft, keines Lautes mächtig, in den Lehnstuhl sank. Nun hörte sie die Schlüssel klirren, die sie im Schloss der Haustüre hatte stecken lassen. Das Haus wurde zugeschlossen, und leise, unsichere Tritte nahten sich dem Gemach. Festgebannt, ohne Kraft sich zu regen, erwartete sie das Grässliche. Doch wie geschah ihr, als die Türe aufging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick den ehrlichen Baptist erkannte? Der sah leichenblaß aus und ganz verstört. »Um aller heiligen Willen«, fing er an, »um aller heiligen Willen, sagt mir, Frau Martiniere, was ist geschehen? Ach, die Angst, die Angst! Ich weiß nicht, was es war, aber fortgetrieben hat es mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt. Und nun komme ich in die Straße. Frau Martiniere, denk ich, hat einen leisen Schlaf. Die wird's wohl hören, wenn ich leise und säuberlich anpoche an die Haustüre und mich hineinlassen. Da kommt mir eine starke Patrouille entgegen, Reiter, Fußvolk, bis an die Zähne bewaffnet, und hält mich an und will mich nicht fortlassen. Aber zum Glück ist Degret dabei, der Maréchaussee-Leutnant, der mich recht gut kennt. Der spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten, »Ei, Baptist, wo kommst du denn her des Weges in der Nacht? Du musst fein im Hause bleiben und es hüten. Hier ist es nicht geheuer. Wir denken noch in dieser Nacht einen guten Fang zu machen.« »Ihr glaubt gar nicht, Frau Martiniere, wie mir diese Worte aufs Herz fielen. Und nun trete ich auf die Schwelle, und da stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Haus, das blanke Stilett in der Faust, und rennt mich um und um. Das Haus ist offen, die Schlüssel stecken im Schloss. Sagt, was hat das alles zu bedeuten?« Die Martiniere, von ihrer Todesangst befreit, erzählte, wie sich alles begeben. Beide, sie und Baptist, gingen in den Hausflur. Sie fanden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. »Es ist nur zu gewiß«, sprach Baptist, »dass unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte. Der Mensch wusste, wie ihr erzählt, dass ihr allein wart mit dem Fräulein, ja sogar, dass sie noch wachte bei ihren Schriften. Gewiß war es einer von den verfluchten Gaunern und Spitzbuben, die bis ins Innere der Häuser dringen, alles listig auskundschaften, was ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge dienlich. Und das kleine Kästchen, Frau Martiniere, das, denke ich, werfen wir in die Seine, wo sie am tiefsten ist. Wer steht uns dafür, dass nicht irgendein verruchter Unhold unserm guten Fräulein nach dem Leben trachtet, dass sie, das Kästchen öffnend, nicht tot niedersinkt, wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten?« Lange ratschlagend beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am andern Morgen alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Kästchen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Vorsicht geöffnet werden könne. Beide erwägten sie genau jeden Umstand der Erscheinung des verdächtigen Fremden, meinten, dass wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele sein könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürften, sondern die Enthüllung ihrer Herrschaft überlassen müssten. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 2 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.R. Hoffmann. Abschnitt 2. Baptists Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu der Zeit war Paris der Schauplatz der verruchtesten Gräueltaten, gerade zu der Zeit bot die teuflischste Erfindung der Hölle die leichtesten Mittel dazu. Glaser, ein deutscher Apotheker, der beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchemistischen Versuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, namens Exili. Diesem diente aber die Goldmacherkunst nur zum Vorwande. Nur das Mischen, Kochen, Sublimieren der Giftstoffe, in denen Glaser sein Heil zu finden hoffte, wollte er erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das ohne Geruch, ohne Geschmack, entweder auf der Stelle oder langsam tötend, durchaus keine Spur im menschlichen Körper zurücklässt und alle Kunst, alle Wissenschaft der Ärzte täuscht, die, den Giftmord nicht ahnend, den Tod einer natürlichen Ursache zuschreiben müssen. So vorsichtig Exili auch zu Werke ging, so kam er doch in den Verdacht des Giftverkaufs und wurde nach der Bastille gebracht. In dasselbe Zimmer sperrte man bald darauf den Hauptmann Gaudin de Saint-Croix ein. Dieser hatte mit der Marquise de Brinvilliers lange Zeit in einem Verhältnisse gelebt, welches Schande über die ganze Familie brachte, und endlich, da der Marquis unempfindlich blieb für die Verbrechen seiner Gemahlin, ihren Vater, Dreux d'André, Zivilleutnant zu Paris, nötigte, das verbrecherische Paar durch einen Verhaftungsbefehl zu trennen, den er wieder den Hauptmann auswirkte. Leidenschaftlich, ohne Charakter, Frömmigkeit heuchelnd und zu Lastern aller Art geneigt von Jugend auf, eifersüchtig, rachsüchtig bis zur Wut, konnte dem Hauptmann nichts willkommener sein als Exilis teuflisches Geheimnis, das ihm die Macht gab, alle seine Feinde zu vernichten. Er wurde Exilis eifriger Schüler und tat es bald seinem Meister gleich, so daß er, aus der Bastille entlassen, allein fortzuarbeiten imstande war. Die Brinvilliers war ein entartetes Weib. Durch Saint-Croix wurde sie zum Ungeheuer. Er vermochte sie nach und nach, erst ihren eigenen Vater, bei dem sie sich befand, ihn mit verruchter Heuchelei im Alter pflegend, dann ihre beiden Brüder und endlich ihre Schwester zu vergiften, den Vater aus Rache, die andern der reichen Erbschaft wegen. Die Geschichte mehrerer Giftmörder gibt das entsetzliche Beispiel, dass Verbrechen derart zur unwiderstehlichen Leidenschaft werden. Ohne weitern Zweck, aus reiner Lust daran, wie der Chemiker Experimente macht zu seinem Vergnügen, haben oft Giftmörder Personen gemordet, deren Leben oder Tod ihnen völlig gleichgültig sein konnte. Das plötzliche Hinsterben mehrerer Armen im Hotel Dieu erregte später den Verdacht, dass die Brote, welche die Brinvilliers dort wöchentlich auszuteilen pflegte, um als Muster der Frömmigkeit und des Wohltuns zu gelten, vergiftet waren. Gewiß ist es aber, dass sie Taubenpastete vergiftete und sie den Gästen, die sie geladen, vorsetzte. Der Chevalier du Gue und mehrere andere Personen fielen als Opfer dieser höllischen Mahlzeiten. Saint-Croix, sein Gehilfe La Chaussée, die Brinvilliers wussten lange Zeit hindurch ihre grässlichen Untaten in undurchdringliche Schleier zu hüllen. Doch welche verruchte List verworfener Menschen vermag zu bestehen, wenn die ewige Macht des Himmels beschlossen, schon hier auf Erden die Frevler zu richten? Die Gifte, welche Saint-Croix bereitete, waren so fein, dass das Pulver, Poudre de Succession nannten es die Pariser, bei der Bearbeitung offen ein einziger Atemzug hinreichte, sich augenblicklich den Tod zu geben. Saint-Croix trug deshalb bei seinen Operationen eine Maske von feinem Glase. Diese fiel eines Tages, als er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole schütten wollte, herab, und er sank, den feinen Staub des Giftes einatmend, augenblicklich tot nieder. Da er ohne Erben gestorben, eilten die Gerichte herbei, um den Nachlass unter Siegel zu nehmen. Da fand sich in einer Kiste verschlossen das ganze höllische Arsenal des Giftmords, das dem verruchten Saint-Croix zu Gebote gestanden, aber auch die Briefe der Brinvilliers wurden aufgefunden, die über ihre Untaten keinen Zweifel ließen. Sie floh nach Lüttich in ein Kloster. Des Grais, ein Beamter der Maréchaussee, wurde ihm nachgesendet. Als Geistlicher verkleidet, erschien er in dem Kloster, wo sie sich verborgen. Es gelang ihm, mit dem entsetzlichen Weibe einen Liebeshandel anzuknüpfen und sie zu einer heimlichen Zusammenkunft in einem einsamen Garten vor der Stadt zu verlocken. Kaum dort angekommen, wurde sie von Des Grais Häschern umringt. Der geistliche Liebhaber verwandelte sich plötzlich in den Beamten der Maréchaussee und nötigte sie, in den Wagen zu steigen, der vor dem Garten bereitstand und, von den Häschern umringt, geradewegs nach Paris abfuhr. La Chaussee war schon früher enthauptet worden. Die Brinvilliers litt denselben Tod. Ihr Körper wurde nach der Hinrichtung verbrannt und die Asche in die Lüfte zerstreut. Die Pariser atmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche, mörderische Waffe ungestraft richten konnte gegen Feind und Freund. Doch bald tat es sich kund, dass des verruchten Lacroix entsetzliche Kunst sich fortvererbt hatte. Wie ein unsichtbares, tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Verwandtschaft, Liebe, Freundschaft nur bilden können, und erfasste sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Der, den man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen krank und siech umher, und keine Kunst der Ärzte konnte ihn vor dem Tode retten. Reichtum, ein einträgliches Amt, ein schönes, vielleicht zu jugendliches Weib, das genügte zur Verfolgung auf den Tod. Das grausamste Misstrauen trennte die heiligsten Bande. Der Gatte zitterte vor der Gattin, der Vater vor dem Sohn, die Schwester vor dem Bruder. Unberührt blieben die Speisen, blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab. Und wo sonst Lust und Scherz gewaltet, spähten verwilderte Blicke nach dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkaufen und in dieser, jener schmutzigen Garküche selbst bereiten, in ihrem eigenen Hause teuflischen Verrat fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Vorsicht vergebens. Der König, dem Unwesen, das immer mehr überhandnahm, zu steuern, ernannte einen eigenen Gerichtshof, dem er ausschließlich die Untersuchung und Bestrafung dieser heimlichen Verbrechen übertrug. Das war die sogenannte Chambre Ardente, die ihre Sitzungen unfern der Bastille hielt und welcher La Reynie als Präsident vorstand. Mehrere Zeit hindurch blieben Reynies Bemühungen, so eifrig sie auch sein mochten, fruchtlos. Dem verschlagenen Des Grais war es vorbehalten, den geheimsten Schlupfwinkel des Verbrechens zu entdecken. In der Vorstadt Saint-Germain wohnte ein altes Weib, La Voisin geheißen, die sich mit Wahrsagen und Geisterbeschwörung abgab. Und mit Hilfe ihrer Spießgesellen, Le Sage und Le Vioreux, auch selbst Personen, die eben nicht schwach und leichtgläubig zu nennen, in Furcht und Erstaunen zu setzen wußte. Aber sie tat mehr als dieses. Exilis Schülerin wie Lacroix bereitete sie wie dieser das feine, spurlose Gift und half auf diese Weise ruchlosen Söhnen zur frühen Erbschaft, entarteten Weibern zum andern jüngern Gemahl. Des Grais drang in ihr Geheimnis ein. Sie gestand alles. Die Chambre Ardente verurteilte sie zum Feuertode, den sie auf dem Gräfplatz erlitt. Man fand bei ihr eine Liste aller Personen, die sich ihrer Hilfe bedient hatten. Und so kam es, dass nicht allein Hinrichtung auf Hinrichtung folgte, sondern auch schwerer Verdacht selbst auf Personen von hohem Ansehen lastete. So glaubte man, dass der Kardinal Bonzy bei der La Voisin das Mittel gefunden, alle Personen, denen er als Erzbischof von Narbonne Pension bezahlen musste, in kurzer Zeit hinsterben zu lassen. So wurde die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Soissons, deren Namen man auf der Liste gefunden, der Verbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt, und selbst François-Henri de Montmorency, Boutbel, Herzog von Luxemburg, Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre Ardente. Er stellte sich selbst zum Gefängnis in der Bastille, wo ihn Louvois und Larenys Hass in ein 6 Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollkommen ausmittelte, dass des Herzogs Verbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von Le Sage das Horoskop stellen lassen. Gewiss ist es, dass blinder Eifer den Präsidenten Larigny zu Gewaltstreichen und Grausamkeit verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charakter der Inquisition an. Der geringfügigste Verdacht reichte hin zur strengen Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überlassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzutun. Dabei war Regny von garstigem Aussehen und heimtückischem Wesen, so daß er bald den Hass derer auf sich lud, deren Rächer oder Schützer er zu sein berufen wurde. Die Herzogin von Bouillon, von ihm im Verhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen, erwiderte: »Mich dünkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick.« Während nun auf dem Gräfplatz das Blut Schuldiger und Verdächtiger in Strömen floß und endlich der heimliche Giftmord seltener und seltener wurde, zeigte sich ein Unheil anderer Art, welches neue Bestürzung verbreitete. Eine Gaunerbande schien es darauf angelegt zu haben, alle Juwelen in ihren Besitz zu bringen. Der reiche Schmuck, kaum gekauft, verschwand auf unbegreifliche Weise, mochte er verwahrt sein, wo er wollte. Noch viel ärger war es aber, dass jeder, der es wagte, zur Abendzeit Juwelen bei sich zu tragen, auf offener Straße oder in finsteren Gängen der Häuser beraubt, ja wohl gar ermordet wurde. Die mit dem Leben davongekommenen sagten aus, ein Faustschlag auf den Kopf habe sie wie ein Wetterstrahl niedergestürzt, und aus der Betäubung erwacht, hätten sie sich beraubt und am ganz andern Orte als da, wo der Schlag sie getroffen, wiedergefunden. Die Ermordeten, wie sie beinahe jeden Morgen auf der Straße oder in den Häusern lagen, hatten alle dieselbe tödliche Wunde, ein Dolchstich ins Herz, nach dem Urteil der Ärzte so schnell und sicher tötend, dass der Verwundete, keines Lautes mächtig, zu Boden sinken mußte. Wer war an dem üppigen Hofe Ludwigs des 14., der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Liebenden schlich und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? Als stünden die Gauner mit Geistern im Bunde, wußten sie genau, wann sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der Unglückliche nicht das Haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte. Oft fiel er auf der Schwelle, ja, vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsetzen den blutigen Leichnam fand. Vergebens ließ Argenson, der Polizeiminister, alles aufgreifen in Paris, was von dem Volk nur irgend verdächtig schien. Vergebens wütete Larigny und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Wachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Täter war nicht zu finden. Nur die Vorsicht, sich bis an die Zähne zu bewaffnen und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen. Und doch fanden sich Beispiele, dass der Diener mit Steinwürfen geängstet und der Herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde. Merkwürdig war es, dass aller Nachforschungen auf allen Plätzen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet, nicht das Mindeste von den geraubten Kleinodien zum Vorschein kam und also auch hier keine Spur sich zeigte, die hätte verfolgt werden können. Des Grieux schäumte vor Wut, dass selbst seiner List die Spitzbuben zu entgehen wußten. Das Viertel der Stadt, in dem er sich gerade befand, blieb verschont, während in dem andern, wo keiner Böses geahnt, der Raubmord seine reichen Opfer erspähte. Des Grieux besann sich auf das Kunststück, mehrere Des Grieux zu schaffen, sich untereinander so ähnlich in Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, daß selbst die Häscher nicht wußten, wo der rechte Degré steckte. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupfwinkeln und folgte von Weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlass einen reichen Schmuck bei sich trug. Der blieb unangefochten, also auch von dieser Maßregel waren die Gauner unterrichtet. Degré geriet in Verzweiflung. Eines Morgens kommt Degré zu dem Präsidenten Larigny, blass, entstellt, außer sich. »Was habt ihr? Was für Nachrichten? Fandet ihr die Spur?« ruft ihm der Präsident entgegen. »Ha, gnädiger Herr«, fängt Degré an, vor Wut stammelnd. »Ha, gnädiger Herr, gestern, in der Nacht, unfern des Louvre, ist der Marquis de la Fare angefallen worden. In meiner Gegenwart!« »Himmel und Erde«, jauchzte Larigny vor Freude, »wir haben sie!« »O, hört nur«, fällt Degré mit bitterem Lächeln ein, »o, hört nur erst, wie sich alles begeben. Am Louvre stehe ich also und passe die ganze Hölle in der Brust auf die Teufel, die meiner spotten. Da kommt mit unsicherem Schritt, immer hinter sich schauend, eine Gestalt dicht bei mir vorüber, ohne mich zu sehen. Im Mondesschimmer erkenne ich den Marquis de la Fare. Ich konnte ihn da erwarten, ich wußte, wo er hinschlich. Kaum war er 10, 12 Schritte bei mir vorbei, da springt wie aus der Erde herauf eine Figur, schmettert ihn nieder und fällt über ihn her. Unbesonnen, überrascht von dem Augenblick, der den Mörder in meine Hand liefern konnte, schrie ich laut auf und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwinkel heraus auf ihn zusetzen. Da verwickle ich mich in den Mantel und falle hin. Ich sehe den Menschen wie auf den Flügeln des Windes forteilen. Ich rapple mich auf, ich renne ihm nach, laufend stoße ich in mein Horn. Aus der Ferne antworten die Pfeifen der Häscher. Es wird lebendig, Waffengeklirr, Pferdegetrappel von allen Seiten. »Hinterher, hinterher! Degré, Degré!« schreie ich, dass es durch die Straßen hallt. Immer sehe ich den Menschen vor mir im hellen Mondenschein, wie er, mich zu täuschen, da, dort einbiegt. Wir kommen in die Straße Nicaise, da scheinen seine Kräfte zu sinken. Ich strenge die meinigen doppelt an, noch 15 Schritte höchstens hat er Vorsprung. »Ihr holt ihn ein!« »Ihr packt ihn! Die Häscher kommen!« ruft Larigny mit blitzenden Augen, indem er Degré beim Arm ergreift, als sei er der fliehende Mörder selbst. 15 Schritte fährt Degré mit dumpfer Stimme und mühsam atmend fort. 15 Schritte vor mir springt der Mensch auf die Seite in den Schatten und verschwindet durch die Mauer. »Verschwindet? Durch die Mauer? Seid ihr rasend?« ruft Larigny, indem er 2 Schritte zurücktritt und die Hände zusammenschlägt. »Nennt mich«, fährt Degré fort, sich die Stirne reibend wie einer, den böse Gedanken plagen, »nennt mich, gnädiger Herr, immerhin einen Rasenden, einen törichten Geisterseher, aber es ist nicht anders, als wie ich es euch erzähle. Erstarrt stehe ich vor der Mauer, als mehrere Häscher atemlos herbeikommen, mit ihnen der Marquis de la Fare, der sich aufgerafft, den bloßen Degen in der Hand. Wir zünden die Fackeln an, wir tappen an der Mauer hin und her. Keine Spur einer Türe, eines Fensters, einer Öffnung. Es ist eine starke, steinerne Hofmauer, die sich an ein Haus lehnt, in dem Leute wohnen, gegen die auch nicht der leiseste Verdacht aufkommt. Noch heute habe ich alles in genauen Augenschein genommen. Der Teufel selbst ist es, der uns foppt.« Degrés Geschichte wurde in Paris bekannt. Die Köpfe waren erfüllt von den Zaubereien, Geisterbeschwörungen, Teufelsbündnissen der Voisin, des Vigoureux, des berüchtigten Priesters Le Sage. Und wie es denn nun in unserer ewigen Natur liegt, dass der Hang zum Übernatürlichen, zum Wunderbaren alle Vernunft überbietet, so glaubte man bald nichts Geringeres, als dass, wie Degré nur im Unmut gesagt, wirklich der Teufel selbst die Verruchten schütze, die ihm ihre Seele verkauft. Nun kann man sich denken, dass Degrés Geschichte mancherlei tollen Schmuck erhielt. Die Erzählung davon, mit einem Holzschnitt darüber, eine grässliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor dem erschrockenen Degrais in die Erde versinkt, wurde gedruckt und an allen Ecken verkauft. Genug, das Volk einzuschüchtern und selbst den Häschern allen Mut zu nehmen, die nun zur Nachtzeit mit Zittern und Zagen die Straßen durchirrten, mit Amuletten behängt und eingeweicht in Weihwasser. Argenson sah die Bemühungen der Chambre Ardente scheitern und ging den König an, für das neue Verbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Tätern nachspüre und sie strafe. Der König, überzeugt, schon der Chambre Ardente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Gräuel unzähliger Hinrichtungen, die der blutgierige La Reynie veranlasst, wies den Vorschlag gänzlich von der Hand. Man wählte ein anderes Mittel, den König für die Sache zu beleben. In den Zimmern der Maintenon, wo sich der König nachmittags aufzuhalten und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht, im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, dass, gebiete ihnen die Galanterie, der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran setzen müssten. Ehre und Lust sei es, im ritterlichen Kampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen, anders verhalte es sich aber mit dem heimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne. Ludwig, der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, der möge heraufstrahlend die finstere Nacht zerstreuen und so das schwarze Geheimnis, das darin verborgen, enthüllen. Der göttliche Held, der seine Feinde niedergeschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndes Schwert zucken und, wie Herkules die lernäische Schlange, wie Theseus den Minotaur, das bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebeslust wegzehren und alle Freude verdüstere in tiefes Leid, in trostlose Trauer. So ernst die Sache auch war, so fehlte es diesem Gedicht doch nicht, vorzüglich in der Schilderung, wie die Liebhaber auf dem heimlichen Schleichweg zur Geliebten sich ängstigen müssten, wie die Angst schon alle Liebeslust, jedes schöne Abenteuer der Galanterie im Aufkeimen töte, an geistreich witzigen Wendungen. Kam nun noch hinzu, dass beim Schluss alles in einen hochtrabenden Panegyrikus auf Ludwig den 14. ausging, so konnte es nicht fehlen, dass der König das Gedicht mit sichtlichem Wohlgefallen durchlas. Damit zustande kommen, drehte er sich, die Augen nicht wegwendend von dem Papier, rasch um zur Maintenon, las das Gedicht noch einmal mit lauter Stimme ab und fragte dann, anmutig lächelnd, was sie von den Wünschen der gefährdeten Liebhaber halte. Die Maintenon, ihrem ernsten Sinne treu und immer in der Farbe einer gewissen Frömmigkeit, erwiderte, dass geheime, verbotene Wege eben keines besonderen Schutzes würdig, die entsetzlichen Verbrechen aber wohl besondere Maßregeln zu ihrer Vertilgung wert wären. Der König, mit dieser schwankenden Antwort unzufrieden, schlug das Papier zusammen und wollte zurück zu dem Staatssekretär, der in dem andern Zimmer arbeitete, als ihm bei einem Blick, den er seitwärts warf, die Scuderie ins Auge fiel, die zugegen war und eben unfern der Maintenon auf einem kleinen Lehnsessel Platz genommen hatte. Auf diese schritt er nun los. Das anmutige Lächeln, das erst um Mund und Wange spielte und das verschwunden, gewann wieder Oberhand, und dicht vor dem Fräulein stehend und das Gedicht wieder auseinanderfaltend, sprach er sanft: »Die Marquise mag nun einmal von den Galanterien unserer verliebten Herren nichts wissen und weicht mir aus auf Wegen, die nichts weniger als verboten sind. Aber ihr, mein Fräulein, was haltet ihr von dieser dichterischen Supplik?« Die Scuderie stand ehrerbietig auf von ihrem Lehnsessel, ein flüchtiges Rot überflog wie Abendpurpur die blassen Wangen der alten würdigen Dame. Sie sprach, sich leise verneigend, mit niedergeschlagenen Augen: »Un amant qui craint les valeurs ne point digne d'amour. Der König, ganz erstaunt über den ritterlichen Geist dieser wenigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blitzenden Augen: »Beim heiligen Dionys, ihr habt recht, Fräulein. Keine blinde Maßregel, die den Unschuldigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schützen. Mögen Argenson und La Reynie das ihrige tun.« Ende von Abschnitt 2. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 3 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 3. Alle die Gräuel der Zeit schilderte nun die Martinière mit den lebhaftesten Farben, als sie am andern Morgen ihrem Fräulein erzählte, was sich in voriger Nacht zugetragen, und übergab ihr zitternd und zagend das geheimnisvolle Kästchen. Obwohl sie als Baptist, der ganz verblaßt in der Ecke stand und vor Angst und Beklommenheit die Nachtmütze in den Händen knetend kaum sprechen konnte, baten das Fräulein auf das Wehmütigste, um aller heiligen Willen, doch nur mit möglichster Behutsamkeit das Kästchen zu öffnen. Die Scudery, das verschlossene Geheimnis in den Händen wiegend und prüfend, sprach lächelnd: »Ihr seht beide Gespenster. Dass ich nicht reich bin, dass bei mir keine Schätze eines Mordes wert zu holen sind, das wissen die verruchten Meuchelmörder da draußen, die, wie ihr selbst sagt, das Innerste der Häuser erspähen, wohl ebenso gut als ich und ihr. Auf mein Leben soll es abgesehen sein. Wem kann was an dem Tode liegen einer Person von 73 Jahren, die niemals andere verfolgt als die Bösewichter und Friedensstörer in den Romanen, die sie selbst schuf, die mittelmäßige Verse macht, welche niemandes Neid erregen können, die nichts hinterlassen wird als den Staat des alten Fräuleins, das bisweilen an den Hof ging, und ein paar Dutzend gut eingebundener Bücher mit vergoldetem Schnitt. Und du, Martinière, du magst nun die Erscheinung des fremden Menschen so schreckhaft beschreiben, wie du willst, doch kann ich nicht glauben, dass er Böses im Sinne getragen.« »Also...« Die Martinière prallte drei Schritte zurück. Baptist sank mit einem dumpfen »Ach« halb in die Knie, als das Fräulein nun an einen hervorragenden, stählernen Knopf drückte und der Deckel des Kästchens mit Geräusch aufsprang. Wie erstaunte das Fräulein, als ihr aus dem Kästchen ein paar goldene, reich mit Juwelen besetzte Armbänder und eben ein solcher Halsschmuck entgegenfunkelten. Sie nahm das Geschmeide heraus, und indem sie die wundervolle Arbeit des Halsschmucks lobte, beäugelte die Martinière die reichen Armbänder und rief einmal über das andere, dass ja selbst die eitle Montespan nicht solchen Schmuck besitze. »Aber was soll das? Was hat das zu bedeuten?« sprach die Scudery. In dem Augenblick gewahrte sie auf dem Boden des Kästchens einen kleinen zusammengefalteten Zettel. Mit Recht hoffte sie, den Aufschluss des Geheimnisses darin zu finden. Der Zettel, kaum hatte sie, was er enthielt, gelesen, entfiel ihren zitternden Händen. Sie warf einen sprechenden Blick zum Himmel und sank dann, wie halb ohnmächtig, in den Lehnsessel zurück. Erschrocken sprang die Martinière, sprang Baptist ihr bei. »Oh«, rief sie nun mit von Tränen halb erstickter Stimme, »oh der Kränkung, oh der tiefen Beschämung! Muß mir das noch geschehen in hohem Alter? Hab ich denn im törichten Leichtsinn gefrevelt, wie ein junges, unbesonnenes Ding? O Gott, sind Worte, halb im Scherz hingeworfen, solch grässlichen Deutung fähig? Darf dann mich, die ich, der Tugend getreu und der Frömmigkeit, tadellos geblieben von Kindheit an, darf dann mich das Verbrechen des teuflischen Bündnisses zeihen?« Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so daß die Martinière und Baptist, ganz verwirrt und beklommen, nicht wußten, wie ihrer guten Herrschaft beistehen in ihrem großen Schmerz. Die Martiniere hatte den verhängnisvollen Zettel von der Erde aufgenommen. Auf demselben stand: Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour. Euer scharfsinniger Geist, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir an der Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkeren üben und uns Schätze zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden sollten, von großer Verfolgung gerettet. Als einen Beweis unserer Dankbarkeit nehmet gütig diesen Schmuck an. Es ist das Kostbarste, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können, wiewohl euch, würdige Dame, viel schöneres Geschmeide zieren sollte, als dieses nun eben ist. Wir bitten, dass ihr uns eure Freundschaft und euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget. Die Unsichtbaren. »Ist es möglich«, rief die Scuderie, als sie sich einigermaßen erholt hatte, »ist es möglich, dass man die schamlose Frechheit, den verruchten Hohn so weit treiben kann?« Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochroter Seide, und so kam es, dass die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in rötlichem Schimmer aufblitzten. Hinblickend verhüllte die Scuderie voll Entsetzen das Gesicht und befahl der Martiniere, das fürchterliche Geschmeide, an dem das Blut der Ermordeten klebe, augenblicklich fortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie Halsschmuck und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, dass es wohl am geratensten sein würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigenden Erscheinung des jungen Mannes und der Einhändigung des Kästchens zugetragen. Die Scuderie stand auf und schritt schweigend langsam im Zimmer auf und nieder, als sinne sie erst nach, was nun zu tun sei. Dann befahl sie dem Baptist, einen Tragsessel zu holen, der Martiniere aber, sie anzukleiden, weil sie auf der Stelle hinwolle zur Marquise de Maintenon. Sie ließ sich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, wenn diese, wie die Scuderie wusste, sich allein in ihren Gemächern befand. Das Kästchen mit den Juwelen nahm sie mit sich. Wohl mußte die Marquise sich doch verwundern, als sie das Fräulein, sonst die Würde, ja trotz ihrer hohen Jahre die Liebenswürdigkeit, die Anmut selbst, eintraten sah, blass, entstellt, mit wankenden Schritten. »Was um aller heiligen Willen ist euch widerfahren?« rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz außer sich selbst, kaum imstande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Wortes wieder mächtig, erzählte das Fräulein, welche tiefe, nicht zu verschmerzende Kränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem sie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie alles von Moment zu Moment erfahren, urteilte, dass die Scuderie sich das sonderbare Ereignis viel zu sehr zu Herzen nehme, dass der Hohn verruchten Gesindels nie ein frommes, edles Gemüt treffen könne, und verlangte zuletzt, den Schmuck zu sehen. Die Scuderie gab ihr das geöffnete Kästchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausrufs der Verwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen in der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nah vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welcher wundervollen Kunst jedes kleine Häkchen der verschlungenen Kette gearbeitet war. Auf einmal wandte sich die Marquise rasch um nach dem Fräulein und rief: »Wisst ihr wohl, Fräulein, dass diese Armbänder, diesen Halsschmuck niemand anders gearbeitet haben kann als René Cardillac?« René Cardillac war damals der geschickteste Goldarbeiter in Paris, einer der kunstreichsten und zugleich sonderbarsten Menschen seiner Zeit. Eher klein als groß, aber breitschultrig und von starkem, muskulösem Körperbau, hatte Cardillac, hoch in die 50er Jahre vorgerückt, noch die Kraft und Beweglichkeit des Jünglings. Von dieser Kraft, die ungewöhnlich zu nennen, zeugte auch das dicke, krause, rötliche Haupthaar und das gedrungene, gleißende Antlitz. Wäre Cardillac nicht in ganz Paris als der rechtlichste Ehrenmann, uneigennützig, offen, ohne Hinterhalt, stets zu helfen bereit, bekannt gewesen, sein ganz besonderer Blick aus kleinen, tiefliegenden, grün funkelnden Augen hätte ihn in den Verdacht heimlicher Tücke und Bosheit bringen können. Wie gesagt, Cardillac war in seiner Kunst der geschickteste, nicht sowohl in Paris als vielleicht überhaupt seiner Zeit. Innig vertraut mit der Natur der Edelsteine, wusste er sie auf eine Art zu behandeln und zu fassen, dass der Schmuck, der erst für unscheinbar gegolten, aus Cardillacs Werkstatt hervorging in glänzender Pracht. Jeden Auftrag übernahm er mit brennender Begierde und machte einen Preis, der, so geringe er war, mit der Arbeit in keinem Verhältnis zu stehen schien. Dann ließ ihm das Werk keine Ruhe. Tag und Nacht hörte man ihn in seiner Werkstatt hämmern, und oft war die Arbeit beinahe vollendet, missfiel ihm plötzlich die Form, er zweifelte an der Zierlichkeit irgendeiner Fassung der Juwelen, irgendeines kleinen Häkchens, Anlass genug, die ganze Arbeit wieder in den Schmelztiegel zu werfen und von Neuem anzufangen. So wurde jede Arbeit ein reines, unübertreffliches Meisterwerk, das den Besteller in Erstaunen setzte. Aber nun war es kaum möglich, die fertige Arbeit von ihm zu erhalten. Unter tausend Vorwänden hielt er den Besteller hin, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Vergebens bot man ihm das Doppelte für die Arbeit. Nicht einen Louis mehr als den gedungenen Preis wollte er nehmen. Musste er dann endlich dem Andringen des Bestellers weichen und den Schmuck herausgeben, so konnte er sich aller Zeichen des tiefsten Verdrusses, ja, einer inneren Wut, die in ihm kochte, nicht erwehren. Hatte er ein bedeutenderes, vorzüglich reiches Werk, vielleicht viele Tausende an Wert, bei der Kostbarkeit der Juwelen, bei der überzierlichen Goldarbeit abliefern müssen, so war er imstande, wie unsinnig umherzulaufen, sich, seine Arbeit, alles um sich her verwünschend. Aber sowie einer hinter ihm herrannte und laut schrie, »René Cardillac, möchtet ihr nicht einen schönen Halsschmuck machen für meine Braut, Armbänder für mein Mädchen?« und so weiter, dann stand er plötzlich still, blitzte den an mit seinen kleinen Augen und fragte, die Hände reibend, »Was habt ihr denn?« Der zieht nun ein Schächtelchen hervor und spricht, »Hier sind Juwelen, viel Sonderliches ist es nicht, gemeines Zeug, doch unter euren Händen?« Cardillac lässt ihn nicht ausreden, reißt ihm das Schächtelchen aus den Händen, nimmt die Juwelen heraus, die wirklich nicht viel wert sind, hält sie gegen das Licht und ruft voll Entzücken, »Hoho, gemeines Zeug, mitnichten, hübsche Steine, herrliche Steine, lasst mich nur machen. Und wenn es euch auf eine Handvoll Louis nicht ankommt, so will ich noch ein paar Steinchen hineinbringen, die euch in die Augen funkeln sollen, wie die liebe Sonne selbst.« Der spricht, »Ich überlasse euch alles, Meister René, und zahle, was ihr wollt.« Ohne Unterschied, mag er nun ein reicher Bürgersmann oder ein vornehmer Herr vom Hofe sein, wirft sich Cardillac ungestüm an seinen Hals und drückt und küsst ihn und spricht, nun sei er wieder ganz glücklich, und in 8 Tagen werde die Arbeit fertig sein. Er rennt über Hals und Kopf nach Hause, hinein in die Werkstatt, und hämmert darauf los. Und in 8 Tagen ist ein Meisterwerk zustande gebracht. Aber so wie der, der es bestellte, kommt, mit Freuden die geforderte geringe Summe bezahlen und den fertigen Schmuck mitnehmen will, wird Cardillac verdrießlich, grob, trotzig. »Aber Meister Cardillac, Bedenkt, morgen ist meine Hochzeit.« »Was schert mich eure Hochzeit? Fragt in 14 Tagen wieder nach.« »Der Schmuck ist fertig. Hier liegt das Geld. Ich muss ihn haben.« »Und ich sage euch, dass ich noch manches an dem Schmuck ändern muss und ihn heute nicht herausgeben werde.« »Und ich sage euch, dass wenn ihr mir den Schmuck, den ich euch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten, ihr mich gleich mit Argensons dienstbaren Trabanten anrücken sehen sollt. Nun, so quäle euch der Satan mit 100 glühenden Kneippzangen und hänge 3 Zentner an den Halsschmuck, damit er eure Braut erdrossle.« Und damit steckt Cardillac dem Bräutigam den Schmuck in die Brusttasche, ergreift ihn beim Arm, wirft ihn zur Stubentür hinaus, dass er die ganze Treppe hinabpoltert, und lacht wie der Teufel zum Fenster hinaus, wenn er sieht, wie der arme junge Mensch das Schnupftuch vor der blutigen Nase aus dem Hause hinaushinkt. Gar nicht zu erklären war es auch, dass Cardillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, plötzlich den Besteller mit allen Zeichen des im Innersten aufgeregten Gemüts, mit den erschütterndsten Beteuerungen, ja unter Schluchzen und Tränen bei der Jungfrau und allen Heiligen beschwor, ihm das unternommene Werk zu erlassen. Manche der von dem Könige, von dem Volke hochgeachtetsten Personen hatten vergebens große Summen geboten, um nur das kleinste Werk von Cardillac zu erhalten. Er warf sich dem Könige zu Füßen und flehte um die Huld, nichts für ihn arbeiten zu dürfen. Ebenso verweigerte er der Maintenant jede Bestellung, ja, mit dem Ausdruck des Abscheus und Entsetzens verwarf er den Antrag derselben, einen kleinen, mit den Emblemen der Kunst verzierten Ring zu fertigen, den Racine von ihr erhalten sollte. »Ich wette«, sprach die Maintenon, »ich wette, dass Cardillac, schicke ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er diesen Schmuck fertigte, sich weigert herzukommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus für mich nichts arbeiten will, wiewohl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, denn wie ich höre, arbeitet er jetzt fleißiger als je und liefert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit tiefem Verdruß und weggewandtem Gesicht. Die Scuderie, der auch viel daran gelegen, dass, sei es noch möglich, der Schmuck bald in die Hände des rechtmäßigen Eigentümers komme, meinte, dass man dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine Arbeit, sondern nur sein Urteil über Juwelen verlange. Das billigte die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt, und, als sei er schon auf dem Weg gewesen, trat er nach Verlauf weniger Zeit in das Zimmer. Er schien, als er die Scuderie erblickte, betreten, und wie einer, der von dem Unerwarteten plötzlich getroffen, die Ansprüche des Schicklichen, wie sie der Augenblick darbietet, vergisst, neigte er sich zuerst tief und ehrfurchtsvoll vor dieser ehrwürdigen Dame und wandte sich dann erst zur Marquise. Die frug ihn hastig, indem sie auf das Geschmeide wies, das auf dem dunkelgrün behängten Tisch funkelte, ob dies seine Arbeit sei. Cardillac warf kaum einen Blick darauf und packte, der Marquise ins Gesicht starrend, Armbänder und Halsschmuck schnell ein in das Kästchen, das daneben stand und das er mit Heftigkeit von sich wegschob. Nun sprach er, nachdem ein hässliches Lächeln auf seinem roten Antlitz gleiste: »In der Tat, Frau Marquise, man muß René Cardillacs Arbeit schlecht kennen, um nur einen Augenblick zu glauben, dass irgendein anderer Goldschmied in der Welt solchen Schmuck fassen könne. Freilich ist das meine Arbeit.« »So sagt denn«, fuhr die Marquise fort, »für wen ihr diesen Schmuck gefertigt habt?« »Für mich ganz allein«, erwiderte Cardillac. »Ja, ihr möget«, fuhr er fort, als beide, die Maintenon und die Scuderie, ihn ganz verwundert anblickten, jene voll Misstrauen, diese voll banger Erwartung, wie sich nun die Sache wenden würde, »ja, ihr möget es seltsam finden, Frau Marquise, aber es ist dem so. Bloß der schönen Arbeit willen suchte ich meine besten Steine zusammen und arbeitete aus Freude daran fleißiger und sorgfältiger als jemals. Vor weniger Zeit verschwand der Schmuck aus meiner Werkstatt auf unbegreifliche Weise. »Dem Himmel sei gedankt«, rief die Scuderie, indem ihr die Augen vor Freude funkelten, und sie rasch und behende wie ein junges Mädchen von ihrem Lehnsessel aufsprang, auf den Kardillac losschritt und beide Hände auf seine Schultern legte. »Empfangt«, sprach sie dann, »empfangt, Meister René, das Eigentum, das euch verruchte Spitzbuben raubten, wieder zurück.« Nun erzählte sie ausführlich, wie sie zu dem Schmuck gekommen. Kardillac hörte alles schweigend, mit niedergeschlagenen Augen an. Nur mitunter stieß er ein unvernehmliches »Hm, so, ei, hoho« aus und warf bald die Hände auf den Rücken, bald streichelte er leise Kinn und Wange. Als nun die Scuderie geendet, war es, als kämpfte Kardillac mit ganz besonderen Gedanken, die währenddessen ihm gekommen, und als wolle irgendein Entschluss sich nicht fügen und fördern. Er rieb sich die Stirne, er seufzte, er fuhr mit der Hand über die Augen, wohl gar um hervorbrechende Tränen zu steuern. Endlich ergriff er das Kästchen, das ihm die Scuderie darbot, ließ sich auf die Knie langsam nieder und sprach: »Euch, edles, würdiges Fräulein, hat das Verhängnis diesen Schmuck bestimmt. Ja, nun weiß ich es erst, dass ich während der Arbeit an euch dachte, ja, für euch arbeitete. Verschmäht es nicht, diesen Schmuck als das Beste, was ich wohl seit langer Zeit gemacht, von mir anzunehmen und zu tragen.« »Ei, ei«, erwiderte die Scuderie, anmutig scherzend, »wo denkt ihr hin, Meister René? Steht es mir denn an, in meinen Jahren mich noch so herauszuputzen mit blanken Steinen? Und wie kömmt ihr denn dazu, mich so überreich zu beschenken? Geht, geht, Meister René. Wär ich so schön wie die Marquise de Fontanges und reich, in der Tat, ich ließe den Schmuck nicht aus den Händen. Aber was soll diesen welken Armen die eitle Pracht? Was soll diesem verhüllten Hals der glänzende Putz?« Kardillac hatte sich indes erhoben und sprach, wie außer sich, mit verwildertem Blick, indem er fortwährend das Kästchen der Scuderie hinhielt: »Tut mir die Barmherzigkeit, Fräulein, und nehmt den Schmuck. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Verehrung ich für eure Tugend, für eure hohen Verdienste im Herzen trage. Nehmt doch mein geringes Geschenk nur für das Bestreben an, euch recht meine innerste Gesinnung zu beweisen.« Als nun die Scuderie immer noch zögerte, nahm die Maintenon das Kästchen aus Kardillacs Händen, sprechend: »Nun beim Himmel, Fräulein, immer redet ihr von euren hohen Jahren. Was haben wir, ihr und ich, mit den Jahren zu schaffen und ihrer Last? Und tut ihr denn nicht eben wie ein junges, verschämtes Ding, das gerne zulangen möchte nach der dargebotenen süßen Frucht? Könnte das nur geschehen ohne Hand und ohne Finger? Schlagt dem wackern Meister René nicht ab, das freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flehens unerachtet.« Die Maintenon hatte der Scuderie das Kästchen währenddessen aufgedrungen, und nun stürzte Kardillac nieder auf die Knie, küßte der Scuderie den Rock, die Hände, stöhnte, seufzte, weinte, schluchzte, sprang auf, rannte wie unsinnig, Sessel, Tische umstürzend, das Porzellan, Gläser zusammenklirrten, in toller Hast von dannen. Ganz erschrocken rief die Scuderie: »Um aller heiligen Willen, was widerfährt dem Menschen?« Doch die Marquise, in besonderer, heiterer Laune, bis zu sonst ihr ganz fremdem Mutwillen, schlug ein helles Lachen auf und sprach: »Da haben wir's, Fräulein. Meister René ist in euch sterblich verliebt und beginnt nach richtigem Brauch und bewährter Sitte echter Galanterie, euer Herz zu bestürmen mit reichen Geschenken.« Die Maintenon führte diesen Scherz weiter aus, indem sie die Scuderie ermahnte, nicht zu grausam zu sein gegen den verzweifelten Liebhaber, und diese wurde, raumgebend angeborener Laune, hingerissen in den sprudelnden Strom tausend lustiger Einfälle. Sie meinte, dass sie, stünde die Sache nun einmal so, endlich besiegt, wohl nicht werde umhin können, der Welt das unerhörte Beispiel einer 73-jährigen Goldschmiedsbraut von untadeligem Adel aufzustellen. Die Maintenon erbot sich, die Brautkrone zu flechten und sie über die Pflichten einer guten Hausfrau zu belehren, wovon freilich so ein kleiner Kick in die Welt von Mädchen nicht viel wissen könne. Da nun endlich die Scuderie aufstand, um die Marquise zu verlassen, wurde sie, alles lachenden Scherzes unerachtet, doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmuckkästchen zur Hand kam. Sie sprach, »Doch, Frau Marquise, werde ich mich dieses Schmucks niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben, wie es will, einmal in den Händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündnis mit ihm, rauben und morden. Mir graust vor dem Blute, das an dem funkelnden Geschmeide zu kleben scheint. Und nun hat selbst Cardillacs Betragen, ich muß es gestehen, für mich etwas sonderbar Ängstliches und Unheimliches. Nicht erwehren kann ich mir einer dunklen Ahnung, dass hinter diesem allem irgendein grauenvolles, entsetzliches Geheimnis verborgen, und bringe ich mir die ganze Sache recht deutlich vor Augen mit jedem Umstand, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimnis bestehe, und wie überhaupt der ehrliche, wackre Meister René, das Vorbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Verdammlichem zu tun haben soll. So viel ist aber gewiß, dass ich niemals mich unterstehen werde, den Schmuck anzulegen.« Die Marquise meinte, das hieße die Skrupel zu weit treiben. Als nun aber die Scuderie sie auf ihr Gewissen fragte, was sie in ihrer, der Scuderie-Lage wohl tun würde, antwortete sie ernst und fest, weit eher den Schmuck in die Seine werfen, als ihn jemals tragen. Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Scuderie in gar anmutige Verse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenon dem Könige vorlas. Wohl mag es sein, dass sie auf Kosten Meister Renés alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend das ergötzliche Bild der 73-jährigen Goldschmiedsbraut von uraltem Adel in lebendigen Farben darzustellen wusste. Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, dass Boyot Despréaux seinen Meister gefunden, weshalb der Scuderie-Gedicht für das witzigste galt, was jemals geschrieben. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 4 von Das Fräulein von Scuderie. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scuderie von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 4. Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Scuderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montansier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk der Art auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, dass der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montansier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Scuderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines totenbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mann sie an, während er mit Ellbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriß, der Scuderie einen Zettel in den Schoß warf und Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei des Entsetzens war, sowie der Mensch am Kutschenschlag erschien, Die Martiniere, die sich bei der Scuderie befand, entseelt in die Wagenkissen zurückgesunken. Vergebens riss die Scuderie an der Schnur, rief dem Kutscher zu, der, wie vom bösen Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die, den Schaum von den Mäulern wegspritzend, um sich schlugen, sich bäumten, endlich in scharfem Trab fortdonnerten über die Brücke. Die Scuderie goss ihr Riechfläschchen über die ohnmächtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und, zitternd und bebend, sich krampfhaft festklammernd an der Herrschaft, Angst und Entsetzen im bleichen Antlitz, mühsam stöhnte: »Um der heiligen Jungfrau willen, was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es, derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte.« Die Scuderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, dass ja durchaus nichts Böses geschehen und dass es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte. Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte: »Ein böses Verhängnis, das ihr abwenden könnt, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, mit der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand, um irgendetwas daran zu bessern, ändern zu lassen, zu Meister René Cardillac zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen.« »Nun ist es gewiß«, sprach die Scuderie, als sie dies gelesen, »dass, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches besondere Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar geworden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will. Das, was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich tun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst dünkt. Cardillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen.« Schon andern Tages gedachte die Scuderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Versen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, dass er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat und ihn mit irgendeines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, bis Poirot seine Leuchtkugeln in den schwarzen, tragischen Himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Kolonnade des Louvre schwatzen zu hören, in die ihn der architektische Doktor Perrault hineingeengt. Hoher Mittag war geworden, die Scuderie mußte zur Herzogin Montpensier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac bis zum andern Morgen verschoben. Die Scuderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling, und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlitz, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume. Es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja strafwürdig versäumt, die Hand hilfreich zu erfassen, die der Unglückliche, in den Abgrund versinkend, nach ihr emporgestreckt, ja, als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis, einem heillosen Verbrechen zu steuern. So wie es nur hoher Morgen, ließ sie sich ankleiden und fuhr, mit dem Schmuckkästchen versehen, zu dem Goldschmied hin. Nach der Straße Nicaise, dorthin, wo Cardillac wohnte, strömte das Volk, sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lärmte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Maréchaussee, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen: »Zerreißt! Zermalmt den verfluchten Mörder!« Endlich erschien Desgrais mit zahlreicher Mannschaft. Die bildete durch den dicksten Haufen eine Gasse. Die Eingangstür springt auf, ein Mensch, mit Ketten belastet, wird herausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. In dem Augenblick, als die Scuderie, halb entseelt vor Schreck und furchtbarer Ahnung, dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. »Vor! Weiter vor!« ruft sie ganz außer sich dem Kutscher zu, der mit einer geschickten, raschen Wendung den dicksten Haufen auseinanderstäubt und dicht vor Cardillacs Haustüre hält. Da sieht die Scuderie Desgrais und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz. Die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten Todesschmerzes: »Er ist ja unschuldig! Er ist unschuldig!« Vergebens sind Desgrais, vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zerrt sie mit Gewalt weg von Desgrais, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt die steinernen Stufen und lautlos, tot, auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Scuderie sich nicht halten. »In Christus Namen, was ist geschehen? Was geht hier vor?« ruft sie, öffnet rasch den Schlag, steigt aus. Ehrerbietig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber das Mädchen aufgehoben, auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne mit starkem Wasser reiben, sich dem Desgrais nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. »Es ist das Entsetzliche geschehen«, spricht Desgrais. »René Cardillac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle, Olivier Brusson, ist der Mörder. Eben wurde er fortgeführt ins Gefängnis.« »Und das Mädchen?« ruft die Scuderie. »Ist«, fällt Desgrais ein, »ist Madeleine, Cardillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geliebter. Nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig. Am Ende weiß sie von der Tat, und ich muss sie auch noch nach der Conciergerie bringen lassen.« Desgrais warf, als er dies sprach, einen tückischen, schadenfrohen Blick auf das Mädchen, vor dem die Scuderie erbebte. Eben begann das Mädchen leise zu atmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen lag sie da, und man wußte nicht, was zu tun, sie ins Haus bringen oder ihr noch länger beistehen bis zum Erwachen. Tief bewegt, Tränen in den Augen, blickte die Scuderie den unschuldsvollen Engel an. Ihr graute vor Desgrais und seinen Gesellen. Da polterte es dumpf die Treppe herab. Man brachte Cardillacs Leichnam. Schnell entschlossen rief die Scuderie laut: »Ich nehme das Mädchen mit mir. Ihr möget für das Übrige sorgen, Desgrais.« Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles drängte sich hinzu, 100 Hände mühten sich, ihnen beizustehen, und, wie in den Lüften schwebend, wurde das Mädchen in die Kutsche getragen, indem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von allen Lippen strömte. Serrons, des berühmten Arztes in Paris, Bemühungen, gelang es endlich, Madeleine, die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Scuderie vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Tränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickten, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, sei, das Licht in der Hand, mit schwankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen, mit starren Augen und geröchelt im Todeskampf. Jammernd habe sie sich auf ihn gestürzt und nun erst sein blutiges Hemd bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und sich dann bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Währenddessen sei des Vaters Besinnung zurückgekehrt. Er habe zu röcheln aufgehört und sie, dann aber Olivier mit seelenvollem Blick angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig gedrückt. Beide, Olivier und sie, wären bei dem Lager des Vaters auf die Knie gefallen. Er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hätten sie beide laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden, und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. Sowie der Morgen angebrochen, wären die Hausleute, denen das Gepolter, das laute Weinen und Jammern in der Nacht aufgefallen, heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der Leiche des Vaters kniend gefunden. Nun sei Lärm entstanden, die Maréchaussee eingedrungen und Olivier als Mörder seines Meisters ins Gefängnis geschleppt worden. Madeleine fügte nun die rührendste Schilderung von der Tugend, der Frömmigkeit, der Treue ihres geliebten Olivier hinzu. Wie er den Meister, als sei er sein eigener Vater, hoch in Ehren gehalten, wie dieser seine Liebe mit vollem Maß erwidert, wie er ihn trotz seiner Armut zum Eidam erkoren, weil seine Geschicklichkeit, seiner Treue, seinem edlen Gemüt gleichgekommen. Das alles erzählte Madeleine aus dem innersten Herzen heraus und schloss damit, dass, wenn Olivier in ihrem Beisein dem Vater den Dolch in die Brust gestoßen hätte, sie dies eher für ein Blendwerk des Satans gehalten, als daran glauben würde, dass Olivier eines solchen entsetzlichen, grauenvollen Verbrechens fähig sein könnte. Die Scuderie, von Madeleines endlosem Leiden auf das Tiefste gerührt und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein und fand alles bestätigt, was Madeleine über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens. Niemand wußte Böses von ihm, und doch, war von der grässlichen Tat die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreifliches. Olivier, vor die Chambre Ardente gestellt, leugnete, wie die Scuderie vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut die ihm angeschuldigte Tat, und behauptete, dass sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Scuderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Geselle vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jähzorn sei, der oft wie ein wilder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madelon von dem ruhigen häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts wider den auf den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, davon ausgehend, dass Olivier, unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Cardillacs Mörder gewesen, fand die Scuderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Oliviers Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt. Es gelingt ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen. Er liebt die Tochter. Der Meister begünstigt seine Liebe. Glück, Wohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen. Sei es aber nun, dass, Gott weiß, auf welche Weise gereizt, Olivier vom Zorn übermannt, seinen Wohltäter, seinen Vater mörderisch anfiel, welch teuflische Heuchelei gehört dazu, nach der Tat sich so zu betragen, als es wirklich geschah. Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld fasste die Scuderie den Entschluss, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am geratensten, sich an den Präsidenten Larigny zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen müssten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 5 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 5. Larigny empfing die Scudery mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hoch geehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsetzliche Tat, über Oliviers Verhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen alles, womit er bewies, dass die Beteuerungen, die von häufigen Tränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Angeklagten sein, sondern auch auf alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüberglitten. Als das Fräulein, nun endlich ganz erschöpft, die Tränen von den Augen wegtrocknend schwieg, fing Larigny an. »Es ist ganz eures vortrefflichen Herzens würdig, mein Fräulein, dass ihr, gerührt von den Tränen eines jungen, verliebten Mädchens, alles glaubt, was sie vorbringt, ja, dass ihr nicht fähig seid, den Gedanken einer entsetzlichen Untat zu fassen, aber anders ist es mit dem Richter, der gewohnt ist, frecher Heuchelei die Larve abzureißen. Wohl mag es nicht meines Amtes sein, jedem, der mich frägt, den Gang eines Kriminalprozesses zu entwickeln. Fräulein, ich tue meine Pflicht. Wenig bekümmert mich das Urteil der Welt. Zittern sollen die Bösewichter vor der Chambre Ardente, die keine Strafe kennt als Blut und Feuer. Aber vor euch, mein würdiges Fräulein,

Vor langer Zeit sollt ich Halsschmuck und Armbänder fertigen für Henriette von England und selbst die Steine dazu liefern. Die Arbeit gelang mir wie keine andere, aber es zerriss mir die Brust, wenn ich daran dachte, mich von dem Schmuck, der mein Herzenskleinod geworden, trennen zu müssen. Du weißt der Prinzessin unglücklichen Tod durch Meuchelmord. Ich behielt den Schmuck und will ihn nun als ein Zeichen meiner Ehrfurcht, meiner Dankbarkeit dem Fräulein von Scudery senden, im Namen der verfolgten Bande. Außerdem, dass die Scudery das sprechende Zeichen ihres Triumphes erhält, verhöhne ich auch de Grey und seine Gesellen, wie sie es verdienen. Du sollst ihr den Schmuck hintragen. So wie Cardillac euer Namen nannte, Fräulein, war es, als würden schwarze Schleier weggezogen und das schöne, lichte Bild meiner glücklichen, frühen Kinderzeit ging wieder auf in bunten, glänzenden Farben. Es kam ein wunderbarer Trost in meine Seele, ein Hoffnungsstrahl, vor dem die finstern Geister schwanden. Cardillac mochte den Eindruck, den seine Worte auf mich machten, wahrnehmen und nach seiner Art deuten. »Dir scheint«, sprach er, »mein Vorhaben zu behagen. Gestehen kann ich wohl, dass eine tief innere Stimme, sehr verschieden von der, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräßiges Raubtier, mir befohlen hat, dass ich solches tue. Manchmal wird mir wunderlich im Gemüte, eine innere Angst, die Furcht vor irgend etwas Entsetzlichem, dessen Schauer aus einem fernen Jenseits herüberwehen in die Zeit, ergreift mich gewaltsam. Es ist mir dann sogar, als ob das, was der böse Stern begonnen durch mich, meiner unsterblichen Seele, die daran keinen Teil hat, zugerechnet werden könne. In solcher Stimmung beschloss ich, für die heilige Jungfrau in der Kirche Saint-Eustache eine schöne Diamantenkrone zu fertigen. Aber jene unbegreifliche Angst überfiel mich stärker, so oft ich die Arbeit beginnen wollte. Da unterließ ich's ganz. Jetzt ist es mir, als wenn ich der Tugend und Frömmigkeit selbst demutsvoll ein Opfer bringe und wirksame Fürsprache erflehe, indem ich der Scudery den schönsten Schmuck sende, den ich jemals gearbeitet. Cardillac, mit eurer ganzen Lebensweise, mein Fräulein, auf das Genaueste bekannt, gab mir nun Art und Weise sowie die Stunde an, wie und wann ich den Schmuck, den er in ein sauberes Kästchen schloss, abliefern solle. Mein ganzes Wesen war entzücken, denn der Himmel selbst zeigte mir durch den frevlerischen Cardillac den Weg, mich zu retten aus der Hölle, in der ich, ein verstoßener Sünder, schmachte. So dachte ich. Ganz gegen Cardillacs Willen wollte ich bis zu euch vordringen. Als Anne Brussons Sohn, als euer Pflegling gedacht ich, mich euch zu Füßen zu werfen und euch alles, alles zu entdecken. Ihr hättet, gerührt von dem namenlosen Elend, das der armen, unschuldigen Madelon drohte bei der Entdeckung, das Geheimnis geachtet. Aber euer hoher, scharfsinniger Geist fand gewiß sichere Mittel, ohne jene Entdeckung der verruchten Bosheit Cardillacs zu steuern. Fragt mich nicht, worin diese Mittel hätten bestehen sollen. Ich weiß es nicht. Aber dass ihr Madelon und mich retten würdet, davon lag die Überzeugung fest in meiner Seele, wie der Glaube an die trostreiche Hilfe der heiligen Jungfrau. Ihr wisst, Fräulein, dass meine Absicht in jener Nacht fehlschlug. Ich verlor nicht die Hoffnung, ein andermal glücklicher zu sein. Da geschah es, dass Cardillac plötzlich alle Munterkeit verlor. Er schlich trübe umher, starrte vor sich hin, murmelte unverständliche Worte, focht mit den Händen, Feindliches von sich abwehrend, sein Geist schien gequält von bösen Gedanken. So hatte er es einen ganzen Morgen getrieben. Endlich setzte er sich an den Werktisch, sprang unmutig wieder auf, schaute durchs Fenster, sprach ernst und düster: »Ich wollte doch, Henriette von England hätte meinen Schmuck getragen. Die Worte erfüllten mich mit Entsetzen. Nun wußte ich, daß sein irrer Geist wieder erfaßt war von dem abscheulichen Mordgespenst, daß des Satans Stimme wieder laut worden in seinen Ohren. Ich sah euer Leben bedroht von dem verruchten Mordteufel. Hätte Cardillac nur wieder seinen Schmuck in Händen, so wart ihr gerettet. Mit jedem Augenblick wuchs die Gefahr. Da begegnete ich euch auf dem Pont Neuf, drängte mich an eure Kutsche, warf euch jenen Zettel zu, der euch beschwor, doch gleich den erhaltenen Schmuck in Cardillacs Hände zu bringen. Ihr kamt nicht. Meine Angst stieg bis zur Verzweiflung, als andern Tags Cardillac von nichts anderem sprach als von dem köstlichen Schmuck, der ihm in der Nacht vor Augen gekommen. Ich konnte das nur auf euren Schmuck deuten, und es wurde mir gewiß, daß er über irgendeinen Mordanschlag brüte, den er gewiß schon in der Nacht auszuführen sich vorgenommen. Euch retten mußt ich, und sollte es Cardillacs Leben kosten. Sowie Cardillac nach dem Abendgebet sich, wie gewöhnlich, einschloß, stieg ich durch ein Fenster in den Hof, schlüpfte durch die Öffnung in der Mauer und stellte mich unfern in den tiefen Schatten. Nicht lange dauerte es, so kam Cardillac heraus und schlich leise durch die Straße fort. Ich hinter ihm her. Er ging nach der Straße Saint-Honoré. Mir bebte das Herz. Cardillac war mit einem Mal mir entschwunden. Ich beschloss, mich an eure Haustür zu stellen. Da kommt singend und trillernd, wie damals, als der Zufall mich zum Zuschauer von Cardillacs Mordtat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich zu gewahren. Aber im selben Augenblick springt eine schwarze Gestalt hervor und fällt über ihn her. Es ist Cardillac. Diesen Mord will ich hindern. Mit einem lauten Schrei bin ich in zwei, drei Sätzen zur Stelle. Nicht der Offizier, Cardillac sinkt, zum Tode getroffen, röchelnd zu Boden. Der Offizier lässt den Dolch fallen, reißt den Degen aus der Scheide, stellt sich, wähnend ich sei des Mörders Geselle, kampffertig mir entgegen, eilt aber schnell von dannen, als er gewahrt, daß ich, ohne mich um ihn zu kümmern, nur den Leichnam untersuche. Cardillac lebte noch. Ich lud ihn, nachdem ich den Dolch, den der Offizier hatte fallen lassen, zu mir gesteckt, auf die Schultern und schleppte ihn mühsam fort nach Hause und durch den geheimen Gang hinauf in die Werkstatt. Das Übrige ist euch bekannt. Ihr seht, mein würdiges Fräulein, daß mein einziges Verbrechen nur darin besteht, daß ich Madelons Vater nicht den Gerichten verriet und so seinen Untaten ein Ende machte. Rein bin ich von jeder Blutschuld. Keine Marter wird mir das Geheimnis von Cardillacs Untaten abzwingen. Ich will nicht, daß der ewigen Macht, die der tugendhaften Tochter des Vaters grässliche Blutschuld verschleierte, zum Trotz, das ganze Elend der Vergangenheit, ihr ganzes Sein noch jetzt tötend auf sie einbreche, daß noch jetzt die weltliche Rache den Leichnam auffühle aus der Erde, die ihn deckt, daß noch jetzt der Henker die vermoderten Gebeine mit Schande brandmarkt. Nein, mich wird die Geliebte meiner Seele beweinen als den unschuldig Gefallenen. Die Zeit wird ihre Schmerzen lindern, aber unüberwindlich würde der Jammer sein über des geliebten Vaters entsetzliche Taten der Hölle. Olivier schwieg, aber nun stürzte plötzlich ein Tränenstrom aus seinen Augen. Er warf sich der Scuderie zu Füßen und flehte: »Ihr seid von meiner Unschuld überzeugt. Gewiß, ihr seid es. Habt Erbarmen mit mir. Sagt, wie steht es um Madelon?« Die Scuderie rief die Martiniere, und nach wenigen Augenblicken flog Madelon an Oliviers Hals. »Nun ist alles gut, da du hier bist. Ich wußte es ja, daß die edelmütigste Dame dich retten würde.« So rief Madelon einmal über das andere, und Olivier vergaß sein Schicksal, alles, was ihm drohte. Er war frei und selig. Auf das Rührendste klagten sich beide, was sie umeinander gelitten, und umarmten sich dann aufs Neue und weinten vor Entzücken, dass sie sich wiedergefunden. Wäre die Scuderie nicht von Oliviers Unschuld schon jetzt überzeugt gewesen, der Glaube daran müsste ihr jetzt gekommen sein, da sie die beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbündnisses die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden. »Nein«, rief sie, »solch seliger Vergessenheit ist nur ein reines Herz fähig.« Die hellen Strahlen des Morgens brachen durch die Fenster. Der Gräh klopfte leise an die Türe des Gemachs und erinnerte, dass es Zeit sei, Olivier Brusson fortzuschaffen, da, ohne Aufsehen zu erregen, das später nicht geschehen könne. Die Liebenden mussten sich trennen. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 8 von Das Fräulein von Scudery. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 8. Die dunklen Ahnungen, von denen der Scudery Gemüt befangen seit Brussons erstem Eintritt in ihr Haus, hatten sich nun zum Leben gestaltet auf furchtbare Weise. Den Sohn ihrer Geliebten an, sah sie schuldlos verstrickt auf eine Art, dass ihn vom schmachvollen Tod zu retten kaum denkbar schien. Sie ehrte des Jünglings Heldensinn, der lieber schuldbeladen sterben, als ein Geheimnis verraten wolle, das seiner Madeleine den Tod bringen mußte. Im ganzen Reiche der Möglichkeit fand sie kein Mittel, den Ärmsten dem grausamen Gerichtshofe zu entreißen. Und doch stand es fest in ihrer Seele, dass sie kein Opfer scheuen müsse, das himmelschreiende Unrecht abzuwenden, das man zu begehen im Begriffe war. Sie quälte sich ab mit allerlei Entschlüssen und Plänen, die bis an das Abenteuerliche streiften, die sie ebenso schnell verwarf als auffasste. Immer mehr verschwand jeder Hoffnungsschimmer, so daß sie verzweifeln wollte. Aber Madelons unbedingtes, frommes, kindliches Vertrauen, die Verklärung, mit der sie von dem Geliebten sprach, der nun bald, freigesprochen von jeder Schuld, sie als Gattin umarmen werde, richtete die Scuderie in eben dem Grad wieder auf, als sie davon bis tief ins Herz gerührt wurde. Um nun endlich etwas zu tun, schrieb die Scuderie an La Reynie einen langen Brief, worin sie ihm sagte, dass Olivier Brusson ihr auf die glaubwürdigste Weise seine völlige Unschuld an Cardillacs Tod dargetan habe, und dass nur der heldenmütige Entschluss, ein Geheimnis in das Grab zu nehmen, dessen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verderben würde, ihn zurückhalte, dem Gericht ein Geständnis abzulegen, das ihn von dem entsetzlichen Verdacht, nicht allein, dass er Cardillac ermordet, sondern dass er auch zur Bande verruchter Mörder gehöre, befreien müsse. Alles, was glühender Eifer, was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Scuderie aufgeboten, La Reyniers hartes Herz zu erweichen. Nach wenigen Stunden antwortete La Reynie, wie es ihn herzlich freue, dass Olivier Brusson sich bei seiner hohen, würdigen Gönnerin gänzlich gerechtfertigt habe. Was Oliviers heldenmütigen Entschluss betreffe, das Geheimnis, das sich auf die Tat beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so tue es ihm leid, dass die Chambre Ardente dergleichen Heldenmut nicht ehren könne, denselben vielmehr durch die kräftigsten Mittel zu brechen suchen müsse. Nach 3 Tagen hoffe er, in dem Besitz des seltsamen Geheimnisses zu sein, das wahrscheinlich geschehene Wunderdinge an den Tag bringen werde. Nur zu gut wußte die Scuderie, was der fürchterliche Reynier mit jenen Mitteln, die Brussons Heldenmut brechen sollen, meinte. Nun war es gewiß, daß die Tortur über den Unglücklichen verhängt war. In der Todesangst fiel der Scuderie endlich ein, daß, um nur Aufschub zu erlangen, der Rat eines Rechtsverständigen dienlich sein könne. Pierre Arnon d'Andilly war damals der berühmteste Advokat in Paris. Seiner tiefen Wissenschaft, seinem umfassenden Verstande war seine Rechtschaffenheit, seine Tugend gleich. Zudem begab sich die Scudery und sagte ihm alles, soweit es möglich war, ohne Brissons Geheimnis zu verletzen. Sie glaubte, dass d'Andilly mit Eifer sich des Unschuldigen annehmen werde, ihre Hoffnung wurde aber auf das Bitterste getäuscht. D'Andilly hatte ruhig alles angehört und erwiderte dann lächelnd mit Boileaus Worten: »Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.« Er bewies der Scudery, dass die auffallendsten Verdachtsgründe wider Brisson sprächen, dass Larenys Verfahren keineswegs grausam und übereilt zu nennen, vielmehr ganz gesetzlich sei, ja, dass er nicht anders handeln könne, ohne die Pflicht des Richters zu verletzen. Er, d'Andilly selbst, getraue sich nicht durch die geschickteste Verteidigung, Brisson von der Tortur zu retten. Nur Brisson selbst könne das entweder durch aufrichtiges Geständnis oder wenigstens durch die genaueste Erzählung der Umstände bei dem Morde Cardillacs, die dann vielleicht erst zu neuen Ausmittlungen Anlass geben würden. »So werfe ich mich dem Könige zu Füßen und flehe um Gnade«, sprach die Scudery, ganz außer sich mit von Tränen halb erstickter Stimme. »Tut das«, rief d'Andilly, »tut das um Himmels Willen nicht, mein Fräulein. Spart euch dieses letzte Hilfsmittel auf, das, schlug es einmal fehl, euch für immer verloren ist. Der König wird nimmer einen Verbrecher derart begnadigen, der bitterste Vorwurf des gefährdeten Volks würde ihn treffen. Möglich ist es, dass Brisson durch Entdeckung seines Geheimnisses oder sonst Mittel findet, den wider ihn streitenden Verdacht aufzuheben. Dann ist es Zeit, des Königs Gnade zu erflehen, der nicht danach fragt, was vor Gericht bewiesen ist oder nicht, sondern seine innere Überzeugung zu Rate ziehen wird.« Die Scudery mußte dem tief erfahrenen d'Andilly notgedrungen beipflichten. In tiefen Kummer versunken, sinnend und sinnend, was um der Jungfrau und aller Heiligen Willen sie nun anfangen solle, um den unglücklichen Brisson zu retten, saß sie am späten Abend in ihrem Gemach, als die Martiniere eintrat und den Grafen von Miossens, Obristen von der Garde des Königs, meldete, der dringend wünschte, das Fräulein zu sprechen. »Verzeiht«, sprach Miossens, indem er sich mit soldatischem Anstande verbeugte, »verzeiht, mein Fräulein, wenn ich euch so spät, so zu ungelegener Zeit überlaufe. Wir Soldaten machen es nicht anders, und zudem bin ich mit zwei Worten entschuldigt. Olivier Brisson führt mich zu euch.« Die Scudery, hochgespannt, was sie jetzt wieder erfahren werde, rief laut: »Olivier Brisson, der unglücklichste aller Menschen, was habt ihr mit dem?« »Dacht ich's doch«, sprach Miossens lächelnd weiter, »dass eures Schützlings Namen hinreichen würde, mir bei euch ein geneigtes Ohr zu verschaffen. Die ganze Welt ist von Brissons Schuld überzeugt. Ich weiß, dass ihr eine andere Meinung hegt, die sich freilich nur auf die Beteuerungen des Angeklagten stützen soll, wie man gesagt hat. Mit mir ist es anders. Niemand als ich kann besser überzeugt sein von Brissons Unschuld an dem Tode Cardillacs.« »Redet, oh redet«, rief die Scudery, indem ihr die Augen glänzten vor Entzücken. »Ich«, sprach Miossens mit Nachdruck, »ich war es selbst, der den alten Goldschmied niederstieß in der Straße Saint-Honoré, unfern eurem Hause.« »Um aller Heiligen Willen, ihr, ihr«, rief die Scudery. »Und«, fuhr Miossens fort, »und ich schwöre es euch, mein Fräulein, dass ich stolz bin auf meine Tat. Wisset, dass Cardillac, der verruchteste, heuchlerischste Bösewicht, dass er es war, der in der Nacht heimtückisch mordete und raubte und so lange allen Schlingen entging. Ich weiß selbst nicht, wie es kam, daß ein innerer Verdacht sich in mir gegen den alten Bösewicht regte, als er voll sichtlicher Unruhe den Schmuck brachte, den ich bestellt, als er sich genau erkundigte, für wen ich den Schmuck bestimmt, und als er auf recht listige Art meinen Kammerdiener ausgefragt hatte, wann ich eine gewisse Dame zu besuchen pflege. Längst war es mir aufgefallen, daß die unglücklichen Schlachtopfer der abscheulichen Raubgier alle dieselbe Todeswunde trugen. Es war mir gewiß, daß der Mörder auf den Stoß, der augenblicklich töten mußte, eingeübt war und darauf rechnete. Schlug der fehl, so galt es den gleichen Kampf. Dies ließ mich eine Vorsichtsmaßregel brauchen, die so einfach ist, daß ich nicht begreife, wie andere nicht längst darauf fielen und sich retteten von dem bedrohlichen Mordwesen. Ich trug einen leichten Brustharnisch unter der Weste. Cardillac fiel mich von hinten an. Er umfaßte mich mit Riesenkraft, aber der sicher geführte Stoß glitt ab an dem Eisen. In demselben Augenblick entwand ich mich ihm und stieß ihm den Dolch, den ich in Bereitschaft hatte, in die Brust. »Und ihr schwiegt«, fragte die Scuderie, »ihr zeigtet den Gerichten nicht an, was geschehen.« »Erlaubt«, sprach Miossens weiter, »erlaubt mein Fräulein zu bemerken, daß eine solche Anzeige mich, wo nicht geradezu ins Verderben, doch in den abscheulichsten Prozess verwickeln konnte. Hätte La Reynie, überall Verbrechen witternd, mir's denn geradehin geglaubt, wenn ich den rechtschaffenen Cardillac, das Muster aller Frömmigkeit und Tugend, des verruchten Mordes angeklagt? Wie, wenn das Schwert der Gerechtigkeit seine Spitze wieder mich selbst gewandt? »Das war nicht möglich«, rief die Scuderie, »eure Geburt, euer Stand!« »Oh«, fuhr Miossens fort, »denkt doch an den Marschall von Luxembourg, den der Einfall, sich von Le Sage das Horoskop stellen zu lassen, in den Verdacht des Giftmordes und in die Bastille brachte. Nein, beim Saint-Dionis, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Ohrzipfel geb ich preis dem rasenden La Reynie, der sein Messer gern an unserer aller Kehlen setzte. Aber so bringt ihr ja den unschuldigen Brisson aufs Schafott«, fiel ihm die Scuderie ins Wort. »Unschuldig«, erwiderte Miossens, »unschuldig, mein Fräulein, nennt ihr des verruchten Cardillacs Spießgesellen, der ihm beistand in seinen Taten, der den Tod hundertmal verdient hat? Nein, in der Tat, der blutet mit Recht, und daß ich euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdeckte, geschah mit der Voraussetzung, daß ihr, ohne mich in die Hände der Chambre Ardente zu liefern, doch mein Geheimnis auf irgendeine Weise für euren Schützling zu nützen verstehen würdet.« Die Scuderie, im Innersten entzückt, ihre Überzeugung von Brissons Unschuld auf solch entschiedene Weise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grafen, der Cardillacs Verbrechen ja schon kannte, alles zu entdecken und ihn aufzufordern, sich mit ihr zu Dandilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Verschwiegenheit alles entdeckt werden, der sollte dann Rat erteilen, was nun zu beginnen. Dandilly, nachdem die Scuderie ihm alles auf das Genaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringfügigsten Umständen. Insbesondere fragte er den Grafen Miossens, ob er auch die feste Überzeugung habe, dass er von Cardillac angefallen, und ob er Olivier Brisson als denjenigen würde wiedererkennen können, der den Leichnam fortgetragen. »Außerdem«, erwiderte Miossens, »habe ich in der mondhellen Nacht den Goldschmied recht gut erkannt, habe ich auch bei La Reynie selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend, gewahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der Hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wiedererkennen können.« Dandilly sah schweigend einen Augenblick vor sich nieder. Dann sprach er, »auf gewöhnlichem Weg ist Brisson aus den Händen der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten. Er will Madelons halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen. Das mag er tun, denn selbst wenn es ihm gelingen müsste, durch Entdeckung des heimlichen Ausgangs des zusammengeraubten Schatzes dies nachzuweisen, würde ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen. Dasselbe Verhältnis blieb stehen, wenn der Graf Miossens die Begebenheit mit dem Goldschmied, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdecken sollte. Aufschub ist das Einzige, wonach getrachtet werden muss. Graf Miossens begibt sich nach der Conciergerie, lässt sich Olivier Buisson vorstellen und erkennt ihn für den, der den Leichnam Cardillacs fortgeschafft. Er eilt zu La Reynie und sagt: »In der Straße Saint-Honoré sah ich einen Menschen niederstoßen. Ich stand dicht neben dem Leichnam, als ein anderer hinzusprang, sich zum Leichnam niederbückte, ihn, da er noch Leben spürte, auf die Schultern lud und forttrug. In Olivier Buisson habe ich diesen Menschen erkannt.« Diese Aussage veranlasst Buissons nochmalige Vernehmung, Zusammenstellung mit dem Grafen Miossens. Genug, die Tortur unterbleibt, und man forscht weiter nach. Dann ist es Zeit, sich an den König selbst zu wenden. »Eurem Scharfsinn, mein Fräulein, bleibt es überlassen, dies auf die geschickteste Weise zu tun. Nach meinem Dafürhalten wird es genug sein, dem König das ganze Geheimnis zu entdecken.« Durch diese Aussage des Grafen Miossens werden Buissons Geständnisse unterstützt. Dasselbe geschieht vielleicht durch geheime Nachforschungen in Cardillacs Hause. Keinen Rechtsanspruch, aber des Königs Entscheidung auf inneres Gefühl, dass da, wo der Richter strafen muss, Gnade ausspricht, gestützt, kann das alles begründen. Graf Miossens befolgte genau, was d'Andilly geraten, und es geschah wirklich, was dieser vorhergesehen. Nun kam es darauf an, den König anzugehen, und dies war der schwierigste Punkt, da er gegen Buisson, den er allein für den entsetzlichen Raubmörder hielt, welcher so lange Zeit hindurch ganz Paris in Angst und Schrecken gesetzt hatte, solchen Abscheu hegte, dass er, nur leise erinnert an den berüchtigten Prozess, in den heftigsten Zorn geriet. Die Maintenon, ihrem Grundsatz, dem König nie von unangenehmen Dingen zu reden, getreu, verwarf jede Vermittlung, und so war Buissons Schicksal ganz in die Hand der Scuderie gelegt. Nach langem Sinnen fasste sie einen Entschluss ebenso schnell, als sie ihn ausführte. Sie kleidete sich in eine schwarze Robe von schwerem Seidenzeug, schmückte sich mit Cardillacs köstlichem Geschmeide, hing einen langen schwarzen Schleier über und erschien so in den Gemächern der Maintenon zur Stunde, da eben der König zugegen. Die edle Gestalt des ehrwürdigen Fräuleins in diesem feierlichen Anzug hatte eine Majestät, die tiefe Ehrfurcht erwecken musste, selbst bei dem losen Volk, das gewohnt ist, in den Vorzimmern sein leichtsinnig nichts beachtendes Wesen zu treiben. Alles wich scheu zur Seite, und als sie nun eintrat, stand selbst der König ganz verwundert auf und kam ihr entgegen. Da blitzten ihm die köstlichen Diamanten des Halsbandes, der Armbänder, ins Auge, und er rief: »Beim Himmel, das ist Cardillacs Geschmeide!« Und dann, sich zur Maintenon wendend, fügte er mit anmutigem Lächeln hinzu: »Seht, Frau Marquise, wie unsere schöne Braut um ihren Bräutigam trauert.« »Ei, gnädiger Herr«, fiel die Scuderie, wie den Scherz fortsetzend, ein, »wie wird es ziemen, einer schmerzerfüllten Braut, sich so glanzvoll zu schmücken? Nein, ich habe mich ganz losgesagt von diesem Goldschmied und dächte nicht mehr an ihn, träte mir nicht manchmal das abscheuliche Bild, wie er ermordet dicht bei mir vorbeigetragen wurde, vor Augen.« »Wie?« fragte der König, »wie? Ihr habt ihn gesehen, den armen Teufel?« Die Scuderie erzählte nun mit kurzen Worten, wie sie der Zufall, noch erwähnte sie nicht der Einmischung Buissons, vor Cardillacs Haus gebracht, als eben der Mord entdeckt worden. Sie schilderte Madelons wilden Schmerz, den tiefen Eindruck, den das Himmelskind auf sie gemacht, die Art, wie sie die Arme unter Zujauchzen des Volkes aus der Gräßhänden gerettet. Mit immer steigendem und steigendem Interesse begann nun die Szene mit La Reynie, mit Desgrais, mit Olivier Brusson selbst. Der König, hingerissen von der Gewalt des lebendigsten Lebens, das in der Scuderie Rede glühte, gewahrte nicht, daß von dem hässlichen Prozess des ihm abscheulichen Brusson die Rede war, vermochte nicht ein Wort hervorzubringen, konnte nur dann und wann mit einem Ausruf Luft machen der innern Bewegung. Ehe er sich's versah, ganz außer sich über das Unerhörte, was er erfahren, und noch nicht vermögend, alles zu ordnen, lag die Scuderie schon zu seinen Füßen und flehte um Gnade für Olivier Brusson. »Was tut ihr?« brach der König los, indem er sie mit beiden Händen faßte und in den Sessel nötigte. »Was tut ihr, mein Fräulein? Ihr überrascht mich auf seltsame Weise. Das ist ja eine entsetzliche Geschichte. Wer bürgt für die Wahrheit der abenteuerlichen Erzählung Brussons?« Darauf die Scuderie. »Miossons Aussage, die Untersuchung in Cardillacs Hause, innere Überzeugung, ach, Madelons tugendhaftes Herz, das gleiche Tugend in dem unglücklichen Brusson erkannte.« Der König, im Begriff, etwas zu erwidern, wand sich auf ein Geräusch um, das an der Türe entstand. Louvois, der eben im andern Gemach arbeitete, sah hinein mit besorglicher Miene. Der König stand auf und verließ, Louvois folgend, das Zimmer. Beide, die Scuderie, die Maintenon, hielten diese Unterbrechung für gefährlich, denn einmal überrascht, mochte der König sich hüten, in die gestellte Falle zum zweiten Mal zu gehen. Doch nach einigen Minuten trat der König wieder hinein, schritt rasch ein paar Mal im Zimmer auf und ab und stellte sich dann, die Hände über den Rücken schlagend, dicht vor der Scuderie hin und sprach, ohne sie anzublicken, halb leise: »Wohl möchte ich eure Madelon sehen.« Darauf die Scuderie: »O mein gnädiger Herr, welches hohen, hohen Glücks würdigt ihr das arme, unglückliche Kind? Ach, nur eures Winks bedurft es ja, die Kleine zu euren Füßen zu sehen.« Und trippelte dann, so schnell sie es in den schweren Kleidern vermochte, nach der Tür und rief hinaus, der König wolle Madelon Cardillac vor sich lassen, und kam zurück und weinte und schluchzte vor Entzücken und Rührung. Die Scuderie hatte solche Gunst geahnet und daher Madelon mitgenommen, die bei der Marquise Kammerfrau wartete, mit einer kurzen Bittschrift in den Händen, die ihr d'Andilly aufgesetzt. In wenigen Augenblicken lag sie sprachlos dem König zu Füßen. Angst, Bestürzung, scheue Ehrfurcht, Liebe und Schmerz trieben der Armen rascher und rascher das siedende Blut durch die Adern. Ihre Wangen glühten in hohem Purpur, die Augen glänzten von hellen Tränenperlen, die dann und wann hinabfielen durch die seidenen Wimpern auf den schönen Lilienbusen. Der König schien betroffen über die wunderbare Schönheit des Engelskindes. Er hob das Mädchen sanft auf, dann machte er eine Bewegung, als wolle er ihre Hand, die er gefasst, küssen. Er ließ sie wieder und schaute das holde Kind an mit tränenfeuchtem Blick, der von der tiefsten innern Rührung zeugte. Leise lispelte die Maintenon der Scuderie zu: »Sieht sie nicht der Lavallière ähnlich auf das Haar, das kleine Ding? Der König schwelgt in den süßesten Erinnerungen. Euer Spiel ist gewonnen.« So leise dies auch die Maintenon sprach, doch schien es der König vernommen zu haben. Eine Röte überflog sein Gesicht, sein Blick streifte bei der Maintenon vorüber, er las die Supplik, die Madelon ihm überreicht, und sprach dann mild und gütig: »Ich will's wohl glauben, dass du, mein liebes Kind, von deines geliebten Unschuld überzeugt bist. Aber hören wir, was die Chambre Ardente dazu sagt.« Eine sanfte Bewegung mit der Hand verabschiedete die Kleine, die in Tränen verschwimmen wollte. Die Scuderie gewahrte zu ihrem Schreck, daß die Erinnerung an die Valliere so ersprießlich sie anfangs geschienen, des Königs Sinn geändert hatte, so wie die Maintenon den Namen genannt. Mochte es sein, dass der König sich auf unzarte Weise daran erinnert fühlte, dass er im Begriff stehe, das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern, oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem, hart angerufen, die schönen Zauberbilder, die er zu umfassen gedacht, schnell verschwinden. Vielleicht sah er nun nicht mehr seine Lavalier vor sich, sondern dachte nur an die Sir Louise de la Misericorde, der Valier-Klostername bei den Karmeliternonnen, die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. Was war jetzt anderes zu tun, als des Königs Beschlüsse ruhig abzuwarten? Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Hokus Pokus. Abschnitt 9 von Das Fräulein von Sküderi. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Fräulein von Sküderi von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 9. Des Grafen Miossens Aussage vor der Chambre Ardente war indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pflegt, dass das Volk leicht getrieben wird von einem Extrem zum anderen, so wurde derselbe, den man erst als den verruchtesten Mörder verfluchte und den man zu zerreißen drohte, noch ehe er das Blutgerüst bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun erst erinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der großen Liebe zu Madeleine, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmied gehegt. Ganze Züge des Volks erschienen oft auf bedrohliche Weise vor Larignys Palast und schrien »Gib uns Olivier Brusson heraus, er ist unschuldig«, und warfen wohl gar Steine nach den Fenstern, so daß Larigny genötigt war, bei der Maréchaussee Schutz zu suchen vor dem erzürnten Pöbel. Mehrere Tage vergingen, ohne daß der Scuderie von Olivier Brussons Prozess nur das Mindeste bekannt wurde. Ganz trostlos begab sie sich zur Maintenon, die aber versicherte, daß der König über die Sache schweige und es gar nicht geraten schien, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem Lächeln, was denn die kleine Valier mache, so überzeugte sich die Scuderi, daß tief im Innern der stolzen Frau sich ein Verdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand. Von der Maintenon konnte sie daher gar nichts hoffen. Endlich mit Dandillys Hilfe gelang es der Scuderi, auszukundschaften, daß der König eine lange geheime Unterredung mit dem Grafen Miossens gehabt, ferner, daß Bontemps, des Königs vertrautester Kammerdiener und Geschäftsträger, in der Conciergerie gewesen und mit Brusson gesprochen, daß endlich in einer Nacht eben derselbe Bontemps mit mehreren Leuten in Cardillacs Haus gewesen und sich lange darin aufgehalten. Claude Patru, der Bewohner des untern Stocks, versicherte, die ganze Nacht habe es über seinem Kopfe gepoltert, und gewiß sei Olivier dabei gewesen, denn er habe seine Stimme genau erkannt. So viel war also gewiß, daß der König selbst dem wahren Zusammenhang der Sache nachforschen ließ, unbegreiflich blieb aber die lange Verzögerung des Beschlusses. Larigny mochte alles aufbieten, das Opfer, das ihm entrissen werden sollte, zwischen den Zähnen festzuhalten. Das verdarb jede Hoffnung im Aufkeimen. Beinahe ein Monat war vergangen, da ließ die Maintenon der Scuderie sagen, der König wünsche sie heute Abend in ihren, der Maintenon Gemächer zu sehen. Das Herz schlug der Scuderie hoch auf, sie wußte, daß Brussons Sache sich nun entscheiden würde. Sie sagte es der armen Madeleine, die zur Jungfrau, zu allen Heiligen inbrünstig betete, daß sie doch nur in dem König die Überzeugung von Brussons Unschuld wecken möchten. Und doch schien es, als habe der König die ganze Sache vergessen, denn wie sonst weilend in anmutigen Gesprächen mit der Maintenant und der Scuderie, gedachte er nicht mit einer Silbe des armen Brusson. Endlich erschien Bonton, näherte sich dem König und sprach einige Worte so leise, dass beide Damen nichts davon verstanden. Die Scuderie erbebte im Innern. Da stand der König auf, schritt auf die Scuderie zu und sprach mit leuchtendem Blick: »Ich wünsche euch Glück, mein Fräulein. Euer Schützling Olivier Brusson ist frei.« Die Scuderie, der die Tränen aus den Augen stürzten, keines Wortes mächtig, wollte sich dem König zu Füßen werfen. Der hinderte sie daran, sprechend: »Geht, geht, Fräulein, ihr solltet Parlamentsadvokat sein und meine Rechtshändel ausfechten, denn beim heiligen Dionys, eurer Beredsamkeit widersteht niemand auf Erden. Doch«, fügte er ernster hinzu, »doch, wen die Tugend selbst in Schutz nimmt, mag der nicht sicher sein vor jeder bösen Anklage, vor der Chambre Ardente und allen Gerichtshöfen in der Welt.« Die Scuderie fand nun Worte, die sich in den glühendsten Dank ergossen. Der König unterbrach sie, ihr ankündigend, daß in ihrem Hause sie selbst viel feurigerer Dank erwarte, als er von ihr fordern könne, denn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madeleine. »Bonton«, so schloß der König, »Bonton soll euch 1000 Louis auszahlen. Sie gebt in meinem Namen der Kleinen als Brautschatz. Mag sie ihren Brusson, der solch ein Glück gar nicht verdient, heiraten, aber dann sollen beide fort aus Paris. Das ist mein Wille.« Die Martinière kam der Scuderie entgegen, mit raschen Schritten, hinter ihr her Baptist, beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern, beide jauchzend, schreiend: »Er ist hier, er ist frei, oh, die lieben jungen Leute!« Das selige Paar stürzte der Scuderie zu Füßen. »Oh, ich habe ja gewusst, dass ihr, ihr allein mir den Gatten retten würdet«, rief Madeleine. »Ach, der Glaube an euch, meine Mutter, stand ja fest in meiner Seele«, rief Olivier, und beide küßten der ehrwürdigen Dame die Hände und vergossen 1000 heiße Tränen. Und dann umarmten sie sich wieder und beteuerten, daß die überirdische Seligkeit dieses Augenblicks alle namenlosen Leiden der vergangenen Tage aufwiege, und schworen, nicht voneinander zu lassen bis in den Tod. Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Brusson hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn alles an jene entsetzliche Zeit der Untaten Cardillacs erinnerte, wo irgendein Zufall das böse Geheimnis, nun noch mehreren Personen bekannt geworden, feindselig enthüllen und sein friedfertiges Leben auf immer verstören könnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Scuderie begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Genf. Reich ausgestattet durch Madeleines Brautschatz, begabt mit seltener Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen erfüllt, die den Vater getäuscht hatten, bis in das Grab hinein. Ein Jahr war vergangen seit der Abreise Brussons, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von Arlois de Chauvalon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlamentsadvokaten Pierre Arnaud d'Andilly, des Inhalts, daß ein reuiger Sünder unter dem Siegel der Beichte der Kirche einen reichen, geraubten Schatz an Juwelen und Geschmeide übergeben. Jeder, dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmuck geraubt worden, solle sich bei d'Andilly melden und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmucks mit irgendeinem vorgefundenen Kleinod genau überein und finde sonst kein Zweifel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt, den Schmuck wiedererhalten. Viele, die in Cardillacs Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt, aufgeführt waren, fanden sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein und erhielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das geraubte Geschmeide zurück. Das Übrige fiel dem Schatz der Kirche von Saint-Eustache anheim. Ende von Abschnitt 9. Ende von Das Fräulein von Scudery von E.T.A. Hoffmann. Gelesen von Hokuspokus.